komme gleich. Ich komme. Es klopft an der Tür. Überraschung, wir sind hier! Wir sind die Geister, die sie riefen. In dunklen Nächten hat sie schliefen. Er kommt vorbei zu so später Stund. Wir sind jetzt hier und wir treiben's bunt. Wir treiben's bunt, wir treiben's bunt, wir treiben's bunt. Und jetzt geht es rund. Komm schon, hol die Weinflaschen raus. Wir wollen feiern und zerstören dein Haus, yeah. Los, dreh schon die Musik etwas lauter. Wir poltern mit den Flaschen und machen sie leer, yeah. Wir sind die Geister, die sie von Lockout.